Ich will noch mehr, Menschenfleisch, das ich verzehre. Menschenfleisch, ich will noch mehr, Menschenfleisch, das ich verzehre. Menschenfleisch, ich will noch mehr. Ich observiere jeden Schritt, den meine Beute täglich macht. Und mitten in der Nacht wird sie von mir weggeschnappt. Chloroform in das Gesicht, Reguck, so schreif ich sie mit. In der Unterwelt versteckt, dort wo keiner dich entdeckt. Liegt mein Folterort der Qualen, die grausamen Sachen, die hier unten auf dich warten, dienen nur dem einen Zweck, mich an deinem Fleisch zu laben. Die Ernährung ist perfekt und das Biest wurde geweckt, bis man mich nicht fressen lässt. Auf einer Schlachtbank wirst du von mir zersägt. In Einzelteile wird dein Körper zerlegt. Ich fresse Menschenfleisch zum reichlichen Buffet, denn ich kann nicht widerstehen, weswegen ich dein Leben nehme. Auf einer Schlachtbank wirst du von mir zersägt. In Einzelteile wird dein Körper zerlegt. Ich fresse Menschenfleisch zum reichlichen Buffet, denn ich kann nicht widerstehen, weswegen ich dein Leben nehme. Ich alle Sehnen, alle Muskeln von dem Fleisch. Öffne deinen Brustkorb und greife dann hinein. Mit einem Messer fahr ich unter die Bauchdecke. Das Fettgewebe koch ich separat für sich. Alles landet auf dem Tisch und fein säuberlich wirst du frisch zubereitet. Die Geschmäcker sind verschieden, doch ich fresse gerne roh, ob gegrillt oder gegart. Schön saftig bleibt es zart und schon bald ist nichts mehr da. Auf einer Schlachtbank wirst du von mir zersägt. In Einzelteile wird dein Körper zerlegt. Ich fresse Menschenfleisch zum reichlichen Buffet, denn ich kann nicht widerstehen, weswegen ich dein Leben nehme. Auf einer Schlachtbank wirst du von mir zersägt. In Einzelteile wird dein Körper zerlegt. Ich fresse Menschenfleisch zum reichlichen Buffet, denn ich kann nicht widerstehen, weswegen ich dein Leben nehme.